I must open. I'm opening the door. Is it open now? Yes, it is, Master. Robot? Yes, Master. Go to the window and shut it. What are you doing? I'm going to the window. What for? I must shut it.

zu machen, dann nehme ich eher einen Löffel. Sagen Sie mal, muss das so sein? Sagen Sie mal, geht das nicht besser? Sagen Sie mal, dann mache ich es lieber selbst. Sagen Sie mal, mit meinem eigenen Messer. Wollen wir mal oder wollen wir nicht? Richtig aus dem Rahmen fallen. Wollen wir mal oder wollen wir nicht? Was kannst du und was darfst du? Wollen wir mal oder wollen wir nicht? Richtig aus dem Rahmen fallen. Wollen wir mal oder wollen wir nicht? Was kannst du und was darfst du? Wollen wir mal oder wollen wir nicht? Richtig aus dem Rahmen fallen.

We'll be right back. We'll be right back. Tschüss.